ein Gedicht. Seltsames Land. Erst verschwinden alle, dann kehren sie zurück. Die Wölfe, die Bären, die Luchse und neuerdings das Gedicht. Eins. Ich habe es bisher nicht gelesen, nein. Ich musste dringend nach Dresden. Gedichte. Manchmal verirre ich mich auf einen Poetry Slam oder ich lese welche in der örtlichen Tageszeitung. Auf der Leserbriefseite. Meistens sind es ältere Ehepaare, die ein Feuerwehrfest besucht haben und sich nun bedanken, in Versform. Besten Dank für Speis und Trank, das tun wir hiermit kund, Karin und Hans-Hermann Grund. Ein Gedicht. Ich musste dringend nach Dresden. Früher hatte ich selber welche geschrieben, Gedichte. Aber das taugt nicht zur Geschichte. Als ich müde wurde, steuerte ich eine Raststätte irgendwo am Dreieck Drammetal an und bestellte einen Kaffee. Setzte mich an einen Tisch und fragte den mir gegenüber sitzenden Trucker, ob er mir eine Hälfte seiner Zeitung herüberreichen könnte. Konnte er. Sie will den Schmuck. Und teilt die Kinder, las ich.

Ein Gedicht, die Butthole Surfers. Alte Aufnahme, Coverversion, American Woman. Im Original von The Guess Who. Ich bin ein lausiger Dichter. Aber wenn Paare auseinandergehen, geb ich gern den Schlichter. Helfersyndrom, Dresden, ich komm. Ja, ich helfe gerne. Zwei Anhalterinnen hab ich mal einsteigen lassen. Sie wollten nach Berlin. Und hatten auch noch ein Klavier irgendwo bei Hildesheim herumstehen. Ich musste eigentlich dringend nach Göttingen, lud aber das Klavier in der Nähe von Hildesheim hinten auf den Wagen. Bei Magdeburg vertilgten die beiden eine komplette Torte. Einfach so, ohne Worte. In Berlin hieften wir das Klavier mit Ach und Krach in den 5. Stock eines Hauses. Oben dann, alle Mann, dachten, jetzt gibt's ein fettes Danke von Anja und Anke. So hießen die beiden. Doch die zwei schlugen uns die Tür vor der Nase zu. Er will den Schmuck, sie die Schuh. Ich möchte, dass es allen gut geht. Ich spiele auch die Musik dazu. Vor einem Jahr, ich entsinne mich gut, da war ein Paar. We'll be right back. Ein Gedicht. Vor einem Jahr, ich entsinne mich gut, da war ein Paar. Sie will die Bücher, er die Peitsche. Er schlägt sie gerne, seine Heitsche wetten, er legt sie auch in Ketten. Seile, Stricke, heiße Blicke, Kokain, Mondamin, er mag sie, sie mag ihn. Doch dann plötzlich, aus vorbei. Sie will den Hund, er will die Blumen. Sie will das Brot, er nimmt die Krumen. Rosenkrieg. Pfui Teufel, mir sind eh die Astern lieber. Die blauen, die feinen und auch die kleinen. Cocaine, sex is past being selected. You missed out, you might be rejected. Recognize and respond. Pretend you're doing something wrong. Cocaine and cocaine, sex sniffing. Cocaine and cocaine, sex sweating. Cocaine and cocaine, sex, got it. Cocaine and cocaine, sex, check it. Cocaine and cocaine, sex, odds. Cocaine and cocaine, sex, he did. Cocaine and cocaine, sex, whip it. Cocaine and cocaine, sex, river. Do it cause you're big and exclusive. Or do it cause you're most elusive. The first time tries the best. Government in our names. Not in our name will you wage endless war. There can be no more deaths, no more transfusions of blood for oil. Not in our name will you invade countries, bomb civilians, kill more children, letting history take its course over the graves of the nameless. Not in our names will you erode the very freedoms you have claimed to fight for. Not by our hands will we supply weapons and funding for the annihilation of families on foreign soil. Not by our mouths will we let fear silence us. Not by our hearts will we allow whole peoples or countries to be deemed evil. Not by our will and not in our name. We pledge resistance. We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war or for their religion or ethnicity. We pledge to make common cause with the people of the world to bring about justice, freedom, and peace. Another world is possible, and we pledge to make it real. We didn't come here to talk politics. Psycho!

muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase, ruhe sanft, kleine Aster.